Jesus sagte, weil sie jetzt noch nicht trauern können, aber dann werden sie fasten. Jesus sagte also, Fasten ist Trauern. Hör zu. If our fasting is first and foremost not a consecration and a mourning for his incredibly experienced presence, then why are we even fasting? Wenn unser Fasten nicht in erster Linie eine Weihe und Trauer um seine unglaubliche Gegenwart ist, warum fasten wir dann überhaupt? Desejo anseio pelo nosso noivo, por que a gente jejua então? Why? Weshalb? Probably only for religious reasons. Wahrscheinlich nur aus religiösen Gründen. So I tell you what, I so hope. Ich hoffe so sehr, dass durch diese Serie Menschen in ihren Herzen so stark berührt werden, dass sie beginnen mit hingegebenem Bräutigamfasten. Dass sie beim Fasten diese unglaubliche Intimität mit dem Bräutigam erfahren. We connect with Jesus in our hearts in a completely different way experientially in times of fasting. In Zeiten des Fastens verbinden wir uns in unseren Herzen auf ganz andere Weise mit Jesus. He doesn't give you anything. Er gibt dir nichts. But you fixing your heart and focusing your heart on your bridegroom. Aber du bringst dein Herz in Ordnung und richtest es auf den Bräutigam aus. You focus your heart on your bridegroom, the more you will experience your bridegroom. Je mehr du dein Herz auf den Bräutigam richtest, desto mehr wirst du den Bräutigam erleben. Many times an extended fast, it is very hard for me to continue my life here on this earth. Oft fällt es mir nach längerem Fasten sehr schwer, mein Leben hier auf der Erde fortzusetzen. Because the reality of heaven and Jesus is so overwhelming that I think I don't even want to walk here this earth anymore. Denn die Realität des Himmels und Jesus ist so überwältigend, dass ich denke, ich will gar nicht mehr auf dieser Erde sein. Jesus wird realer und wertvoller als jedes Essen, das ich je gegessen habe. Warum sollten wir noch fasten? Nummer 2, Demut vor Gott. Look, I'm going to give you a Bible verse. Ich gebe dir einen Bibelvers. And I understand it's an old covenant Bible verse about fasting. I understand. Es ist ein Bibelvers aus dem alten Bund über das Fasten, das verstehe ich. The principle remains the same. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. So, in fasting we humble ourselves before our God. Beim Fasten demütigen wir uns vor Gott. So humilde diante de Deus. So, here is the Bible verse. Hier ist der Bibelvers. Ezra 8, verse 21. Ezra 8, Vers 21. Ezra 8, 21. Ezra 8, 21. So, look. Schau. You can write it down first. Should I write it? Write down first, humble before God. Schreib auf, sich vor Gott demütigen. Before God. Mm-hmm. So, guys. Also, Leute. Please, I try to catch with your heart what I'm... going to tell you now. Bitte versucht das, was ich euch jetzt sage, mit eurem Herzen zu erfassen. Ezra, there was an Old Testament, Old Covenant people. In Ezra gab es ein Volk des Alten Testaments, des Alten Bundes. Testamento, na velha aliança. And it was an Old Covenant fasting. Und es war ein Fasten des Alten Bundes. So, while God does respond to us when we humble ourselves in fasting, então mesmo, wenn Gott also nicht reagiert, wenn wir uns beim Fasten demütigen, não responde a nós quando nós nos colocamos em jejum. Because God already did everything. Denn er hat schon alles getan. The principle of walking humbly before God remains. Bleibt das Prinzip, demütig vor Gott zu leben, weiterhin bestehen. What it says. Schau, da heißt es, then I proclaimed the fast there at the river of Ahava. Dann verkündete ich ein Fasten am Fluss Ahava. That we might humble ourselves before God. Dass wir uns vor unserem Gott demütigen mögen. To seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. Um von ihm den richtigen Weg für uns, unsere Kinder und all unser Hab und Gut zu suchen. So, remember. Erinnere dich. Sanctifying us, sanctification, righteousness is the same in the Old and New Testament, just a different way. Heiligung, Gerechtigkeit, das ist im Alten und im Neuen Testament dasselbe, nur auf eine andere Art und Weise. De uma maneira diferente. Now, Fasting is humbling ourselves before God. Fasten bedeutet, sich vor Gott zu demütigen. Postura humilde, fazer de nós humilde diante de Deus. Just in the old covenant, they did this to get something from God. In the new covenant, we do it because we already got everything from God. Nur im alten Bund taten sie das, um etwas von Gott zu bekommen. Im neuen Bund tun wir es, weil wir schon alles von Gott bekommen haben. Because God did everything, da Gott schon alles vollbracht hat, we deny our body food and spend a lot of time with Jesus. Verweigern wir unserem Körper Nahrung und verbringen viel Zeit mit Jesus. And by doing so, we humble ourselves. Und dadurch erniedrigen wir uns selbst. What does it mean to humble yourself? Was heißt das, sich demütigen? Humble yourself means to put yourself low and admit that you are dependent. Sich demütigen bedeutet, sich selbst klein zu machen und zuzugeben, dass man abhängig ist. Ein demütiger Mensch gibt zu, oh mein Gott, ich brauche dich. So when I fast, I'm saying, Lord, I cannot even do anything unless I fully depend on you and what you did on the cross. Wenn ich faste, sage ich also, Herr, ich kann gar nichts tun, wenn ich mich nicht völlig auf dich verlasse und das, was du am Kreuz getan hast. Now, another important reason for fasting is, ein weiterer wichtiger Grund für das Fasten ist, and don't misunderstand this, because this can easily be Verstehe das bitte nicht falsch, denn das kann leicht missverstanden werden. Physical discipline. Körperliche Disziplin. Look, schau. I did not say that through fasting you will overcome your flesh. Ich sage nicht, durch das Fasten überwindest du das Fleisch, which is your sinful nature. Also deine sündige Natur. But I'm saying that a true biblical fast will also help you to live in physical discipline. Ich sage aber, biblisches Fasten hilft dir auch, körperlich diszipliniert zu leben. Why is physical discipline an important part of the Christian life? Warum ist körperliche Disziplin ein wichtiger Teil des christlichen Lebens? Now, mentoring, I did a whole series about the importance of discipline. Im Rahmen unseres Mentorings habe ich eine ganze Serie über die Bedeutung von Disziplin gemacht. Wonderful. I mean, wonderful testimonies. Wir hatten einige wirklich wunderbare Zeugnisse. I've changed once people understood part of the new covenant is to live a life of discipline. Darüber, dass Leben sich veränderten, sobald die Menschen begriffen, dass ein Teil des neuen Bundes darin besteht, ein diszipliniertes Leben zu führen. Heute Morgen sprach ich mit Daniel. Daniel said something which 2 years ago I would have never imagined he would ever say. Und Daniel sagte etwas, von dem ich mir vor 2 Jahren nie hätte vorstellen können, dass er es mal sagt. The last few weeks have been quite intense for me. Die letzten Wochen waren wirklich ziemlich anstrengend für mich. Not had time to exercise. Ich hatte keine Zeit zum Trainieren. Which I don't like. Und das mag ich nicht. So last night I finally said, listen, I forget everything, leave my work. I don't care if I have to work afterwards until past midnight. Gestern Abend sagte ich, ich vergesse einfach alles, lasse meine Arbeit liegen und es ist mir egal, ob ich noch bis Mitternacht arbeiten muss. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und Daniel fragte mich, wie es war. Ich sagte, Mann, es war so anstrengend. Ich habe mich 1,5 Stunden gepusht und es hat sich so gut angefühlt. Daniel macht regelmäßig CrossFit. And he said, it does feel good, doesn't it? Und er sagte, es fühlt sich gut an, oder? Ich hätte nie gedacht, dass Daniel jemals sagen würde, körperliche Anstrengung fühle sich gut an. But it is good. Aber es ist gut. Look what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 9:27. That's the new covenant preacher. Schau, was Apostel Paulus im 1. Korinther 9, Vers 27 sagt. Und das ist ein Prediger des Neuen Bundes. Er sagte, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst untauglich werde. Outros não venha eu mesmo ser desqualificado. Look, schau. I'm not saying that through physical discipline or through fasting you overcome your sinful nature. Never. Ich sage nicht, dass du durch körperliche Disziplin oder durch Fasten deine sündige Natur überwinden kannst. Niemals. So. But Paul understood that a life of discipline is part of the new covenant, and I will explain to you why. Aber Paulus hat verstanden, dass ein Leben in Disziplin Teil des neuen Bundes ist, und ich erkläre dir warum. Says the natural comes first and then the spiritual. Paul, 1 Corinthians 15. Paulus sagt im 1. Korinther 15, dass zuerst das Natürliche und dann das Geistliche kommt. Incredible how people who are physically undisciplined are also not spiritually disciplined. Es ist unglaublich, wie Menschen, die körperlich undiszipliniert sind, auch geistlich nicht diszipliniert sind. Menschen nicht conseguem ser disciplinados espiritualmente. You know, you can bring me 100 Christians. Bring mir 100 Christen. And just let me watch their natural life. Und lass mich einfach ihr natürliches Leben beobachten. They are undisciplined in the physical, they are almost without exception undisciplined in the spiritual too. Wenn sie körperlich undiszipliniert sind, sind sie fast ausnahmslos auch geistlich undiszipliniert. They don't take time to pray. Sie nehmen sich keine Zeit zum Beten. They don't take time to study the Bible. Sie nehmen sich keine Zeit für das Bibelstudium. They don't give themselves to spiritual discipline. Sie üben sich nicht in geistlicher Disziplin. So, since fasting is a spiritual fasting, a spiritual discipline, und da Fasten eine geistliche Disziplin ist, Disziplina espiritual, and our physical discipline will be reflecting itself in our spiritual discipline, und unsere körperliche Disziplin sich in unserer geistlichen Disziplin widerspiegelt, Disziplina natural, it is good to understand, ist es gut zu verstehen, that fasting is not a physical discipline, dass Fasten keine körperliche Disziplin ist. But the physical discipline is a part of the spiritual discipline of fasting. Aber die körperliche Disziplin ist ein Teil der geistlichen Disziplin des Fastens. This makes a different picture. Und das zeichnet ein ganz anderes Bild. Uma diferente imagem. So I'm telling my body when it screams for food, no. I'm telling my body when it screams for food, no. Ich sage also meinem Körper, wenn er nach Essen schreit, nein. No, now it's time to pray. Nein, jetzt ist es Zeit zu beten. Spend time with Jesus. Es ist Zeit, mit Jesus Zeit zu verbringen. Nein, this is important. Warum ist das wichtig? The more we learn to live a life of discipline, je mehr wir lernen, ein diszipliniertes Leben zu führen, desto mehr wird das Ergreifen von allem, was uns gehört, zu einer natürlichen Routine im Leben. Überleg's dir. Ich muss mir nie den Wecker stellen, um morgens zum Beten aufzustehen. Nie. It's part of my life. Es ist Teil meines Lebens. Seit Jahrzehnten habe ich die Gewohnheit, morgens Zeit mit Jesus zu verbringen. Look, people said to me this. Leute fragen mich, Reinhard, wenn uns alles durch das vollbrachte Werk Jesu Christi geschenkt wurde, warum lebst du dann so diszipliniert? Das ist eine gute Frage. Elon Musk, der, glaube ich, im Moment der reichste Mann der Welt ist, direkt nach mir, denn ich bin reicher als er. Weil mein Vater der Besitzer von allem ist und mich zum Erben von allem gemacht hat, also bin ich reicher als Elon Musk. Aber Forbes denkt, dass Elon Musk der reichste Mensch ist. Aber natürlich haben sie die Bibel nicht gut genug studiert, um das zu wissen. Ich hoffe, du verstehst, dass du auch der reichste Mann oder die reichste Frau der Welt bist. Der Erbe aller Dinge bedeutet Erbe aller Dinge. Aber stellen wir uns einfach vor, du bist nicht der reichste Mensch der Welt, sondern Elon Musk. Elon Musk gives you the credit card. Und Elon Musk gibt dir seine Kreditkarte. Look, it's access to all of my wealth. Und sagt, ciao, damit hast du Zugang zu all meinem Reichtum. Multi-Multi-Milliardär. Use it for whatever you want. Benutze sie für alles, was du willst. Everything has been given to you. Alles wurde dir gegeben. He gives one credit card to me and one to Daniel. Er gibt eine Kreditkarte mir und eine Daniel. So I have this attitude. Und ich habe die Einstellung, man, that's wonderful. Oh Mann, das ist ja wunderbar. Everything has been given to me. Mir wurde alles gegeben. Okay. I mean, Elon Musk gave me everything. Elon Musk gab mir alles. You know what? I don't have to do anything anymore because I've already been given everything. Ich muss ja gar nichts mehr tun, weil ich alles bekommen habe. Tomorrow I'm just gonna stay in bed. Morgen bleibe ich einfach im Bett. Eat chips and whatever and drink Coke in bed. Ich esse Chips und trinke Cola im Bett, was auch immer. And I'm just gonna play video games. Und danach spiele ich Videospiele. Watch movies. Und schaue Filme. Am I going to enjoy anything that I've been given? Werde ich irgendetwas davon genießen von dem, was ich bekommen habe? Nein. Imagine Daniel says, stellen wir uns vor, Daniel sagt, man, everything has been given to me. Mann, mir wurde alles gegeben. Tomorrow I'm gonna be out of bed at 5 o'clock. Morgen stehe ich um 5 Uhr auf, mache mich fertig, I'm gonna go to town. Ich fahre in die Stadt, ich kaufe mir ein neues Auto, denn ich habe eine Kreditkarte ohne Limit. So geht der diszipliniert durch den Tag. Am Ende des Tages hat er ein neues Haus, ein neues Auto, er hat eine Reise nach Bora Bora gebucht. Have